Deutschlandradio Kultur. Hörspiel. Elisabeth Hager ist eine Frau in den frühen 30er Jahren. Sie ist Österreicherin, lebt seit längerer Zeit in Berlin und manchmal in Neuseeland. Mit wachen Augen und munterem Sinn geht sie durch die Welt. Sie arbeitet auch als freie Mitarbeiterin für Deutschlandradio Kultur und stellt zum Beispiel unseren Hörspiel-Newsletter her, den Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, etwas kompliziert in der Rubrik Service und nach einer kleinen Registrierprozedur jederzeit und sicher über unsere Webseite abonnieren können. Die Autorin Elisabeth Hager schreibt seit Jahren Texte. 2012 erschien ihr Romandebüt Kometen. Als sie uns ihr erstes Hörspiel anbot, waren wir also neugierig und das hat sich gelohnt, so finden wir. Wir wiederholen heute ihre Autorinnenproduktion von 2014. Neben der Ich-Erzählerin hören Sie noch die verschiedensten Protagonisten dieser originellen Geschichte vom Erwachsenwerden. Ich war 15. Die Spiele der Mädchen waren mir verhasst. Ihre Rituale, die sie vorbereiten sollten, auf den mit Leuchtstift markierten Weg. Mit Leuchtstift. Ihre Puppen und Kinderwagen. Die heißen Lina und Petra. Die Lippenstifte aus Himbeersirup. Dieses ganze Zeug stieß mich ab. Ich mied die Mädchen. Selbst dann noch, als sie ihre Puppen längst beerdigt hatten, auf Dachböden, in staubigen Kisten und sich andere Geschichten erzählten. Also der David? Und wenn ich mitbekam, wie sie dem Wochenende entgegenfieberten, an dem sie ihn, vielleicht ihn, treffen würden, drehte ich mich weg. Ich wollte frei sein bis zur Klärung meiner Fragen, ohne die Schleifspuren ihrer Rituale auf der Haut. Ich wollte nichts außer in Ruhe entscheiden. Wer bin ich und wer will ich sein? Doch es geschah einfach. Ein innerer Motor trieb auch mich in den Tagen, in denen diese Geschichte beginnt, aus dem Stadium der Unschuld hinaus und hinein in diesen seltsamen Club, in dem es Männer gab und Frauen, in dem geraucht wurde, getanzt und gesoffen, in dem die Musik nur ein Vorwand war. Die wollen doch alle nur das eine. Ich fühlte mich in dieser Zeit oft, als stiege ich im Dunkeln eine Treppe hinauf. Ich dachte nicht ans Ankommen, nur ans Steigen in die Höhe, immer höher hinauf. Dann aber trat mein Fuß mit einem Mal ins Leere und schlug dumpf auf dem Boden der nächsten Etage. Das Gefühl des Aufstiegs als Echo in den Knochen blieb ich verunsichert stehen. Der Knochen. Hörspiel von Elisabeth R. Hager. Wir fuhren mit der Klasse nach Wien, der ganze Jahrgang, unterwegs in einem Zug der ÖBB. Sechserabteile, Plüschbezug, lautes Geschrei und Gejohle. Ein warmer Tag Ende März. Die Lehrer saßen im Nachbarwaggon im Raucherabteil. Im Stundentakt kamen sie vorbei, um nach uns zu sehen. Ich saß, fern von den anderen am Gang, auf einem dieser Klappstühle, wo man sitzt, wenn nirgendwo anders ein Platz frei ist. Ich saß dort mit Adrian, einem Jungen aus meiner Klasse, der mein Freund war. Wir hatten geraucht, heimlich auf dem Klo. Jetzt waren wir erleichtert, niemand hatte uns erwischt. Wir hörten aus einem Kopfhörer paar Musik. My girlfriend says that I need help. My boyfriend says I'd be better off dead. Im Abteil, auf das wir schauten, saß eine Gruppe Schüler aus der Parallelklasse. Schnüsselbande. Buben aus reichen Kitzbüheler Familien. Elende Golfschlägerhalter. Aus der Ferne, in der ich sie zu mir hielt, erschienen sie wie gut gekleidete Aliens. Was wisst denn ihr schon? Die Form von Mitschülern nur angenommen hatten, um irgendein Geheimnis herauszubekommen. Ich schaute finster ins Abteil hinein. Von mir würde niemand ein Geheimnis erfahren. Life, Am frühen Abend erreichten wir die Stadt. Unter Aufsicht unseres Klassenvorstands und des Zeichenlehrers, eines Typen, der aussah wie Robinson Crusoe, nahmen wir vom Westbahnhof die U-Bahn. Unsere Unterkunft war das Jugendgästehaus Rentiergasse, Nazi-Bude, wo wir in Stockbettzimmern Nazi-Bitten zu je 6 nach Geschlechtern getrennt untergebracht wurden. Der Geruch der anderen, ihrer Familien und Häuser, wie Mundgeruch stieg er aus den aufgeklappten Koffern. Körper, die ihre Jacken auszogen, und die Schuhe, ihre Socken. Wie das roch. Behütete Kindheit, Waschmittel, Essiggurke, verschwitzter Käse auf dem Pausenbrot. Dazu kam ein anderer Geruch. Etwas Fremdes. Geli, das Mädchen mit den blonden Korkenzieherlocken, roch am stärksten danach. Heiße Verzweiflung. Alles, was sich in der Klasse sonst beiläufig mischte, stieß uns jetzt voneinander ab. Als hätten uns die Eltern zum Abschied in dickwandige Häute eingepackt. Ich fühlte mich einsam neben den anderen. In dickwandige Häute gepackt. Als ich an dem Abend ins Bett ging, drehte sich die Welt hinter den herabgesenkten Lidern. Von Eindrücken überwältigt, schlief ich ein und träumte nicht. Der Knochen. Am dritten Tag der Reise besuchten wir die Michaela-Gruft im ersten Wiener Gemeindebezirk. Ja, also mein Name ist Magdalena Meyer. Ich bin an und für sich vom Beruf diplomierte medizinisch-technische Assistentin. Das war meine Ausbildung. Aber seit ich in Pension bin, mache ich eben hier in der Gruft Führungen. Und ich mache das sehr gerne. Und es ist natürlich auch ein sehr interessantes Gebiet. Durch die trockene Luft und ständigen Luftzug, so hatten wir im Unterricht erfahren, waren die seit Jahrhunderten in dieser Gruft liegenden Leichen nicht verwest, sondern wie Stockfisch getrocknet. Wie Stockfisch. Manche, so hieß es, lagen noch mit Kleidern in den Särgen. Ich hatte nie zuvor eine Leiche gesehen. Aus der Hofburg kommend, gingen wir über den Michaelerplatz und traten durch das von Säulen gerahmte Portal der Kirche. Auf dem Giebel saß ein riesiger schneeweißer Engel. An der Pforte empfing uns eine Frau mittleren Alters, die eine dicke Winterjacke trug. Naja, an und für sich ist es mir immer ein Anliegen, den Tod als nicht so etwas Gruseliges darzustellen. Also das bemühe ich mich auch bei den Schülern, ein bisschen ihnen zu vermitteln. Den Schüler, die fragen schon von vornherein, ist das gruselig? Ja? Hinter ihr her traten wir über die Marmorschwelle in das reich verzierte Kirchengewölbe. Wir gingen durch den Mittelgang nach vorne. Kalte Luft berührte meine Haut. Eisiger Marmor unter den Füßen. Die Frau blieb vor dem Seitenaltar, vor einer Grabplatte stehen und begann ihren Vortrag. Man hat sich jetzt überlegt, unter diese Kirche eine Gruft zu graben. Man hat im Boden Öffnungen gemacht, hat diese Öffnungen mit Platten verschlossen. Wenn jetzt jemand bestattet wurde, hat man diese Platten aufgemacht, hat den Sarg hinuntergelassen und hat sie wieder verschlossen. Es ist jedes Mal beim Öffnen dieser Platten ein fürchterlicher Verwesungsgeruch heraufgekommen. Sie ging weiter zu einer niedrigen metallenen Tür. Dort zog sie einen schweren Schlüsselbund aus ihrer Jacke, beugte sich hinunter, versenkte darin einen großen Schlüssel aus oxidiertem Metall und drehte ihn im Schloss. Oxidiertes Metall. Mit einem Ton, der an einen fernen Gesang erinnerte, öffnete sich die Tür. Ein seltsamer Geruch stieg in meine Nase. Eine eisige Kälte kroch von unten herauf. Die Frau zog mit einer raschen Bewegung den Zipp ihrer Jacke bis dicht unter das Kinn, bückte sich und verschwand in der schwarzen Öffnung des Türrahmens. Die Lehrerin folgte ihr, nicht ohne sich noch einmal mit bangem Gesicht nach uns umzudrehen. Hinter ihr her verschwanden nun auch wir, einer nach dem anderen in der Dunkelheit. Ich trat als Letzte durch die Öffnung. Als Letzte. Und stieg vorsichtig die hohen Stufen hinab in die Gruft. Bei jedem Schritt wurde es kälter. Vorsicht. Das Licht fahler, der Geruch intensiver. Je suis nervös. Ein Scherz fiel mir ein, den einer der Buben mit mir gemacht hatte, als er beim Gespräch über die Gruft meinen freudigen Gesichtsausdruck gesehen hatte. Willst du dir nicht einen mitnehmen für daheim, du Grufti? Unsere Mumien sind nicht durch Einbalsamieren zu Mumien geworden, sondern unsere Mumien sind auf ganz natürliche Art und Weise entstanden. Die sind luftgetrocknet. Ich tat einige Schritte an den anderen vorbei in den Raum. Mich fröstelte. Ein trockener Tod hängt über uns. Überall auf dem Boden stapelten sich die Särge. Uraltes Holz, teils reich verziert, Menschenkörper darin. Einige der Särge waren geöffnet. Sie gaben den Blick frei auf schmerzverzerrte Gesichter, getrocknet über Jahrhunderte. Stockfisch, Dörrobst, gefriergetrocknet. Mein Herz schlug schneller. Auch der Klasse hatte es die Sprache verschlagen. Kein Mucks war zu hören. Die schlagenden Herzen der anderen. Nur die Stimme der Frau hallte durch den Raum. Tote in allen Stadien der Verwesung. In allen Stadien. Die meisten waren zu Knochenstaub zerfallen. Knochenmehl. Der Boden, auf dem wir gingen, bestand daraus. In den Nischen der Grabkammern türmten sich Knochenberge, aufgeschichtet im künstlichen Licht. Erinnerungen, Lebensreste. Andere Kadaver waren besser erhalten. Manche trugen noch bunte, teure Stoffe auf dem Leib. Meine Haut spannte. Ein geradezu körperlicher Ekel mischte sich mit meiner Faszination. Die Augäpfel brannten. So konzentriert schaute ich hinein in die Löcher ihrer Augenhöhlen. Ihre schwarzen Löcher. Ich suchte etwas, das es nicht mehr gab. Diesen Todmann. Ich schloss die Augen. Kaum machte ich sie wieder auf, klebte mein Blick schon wieder auf diesen Löchern. Schwarz wie Kohle. Ich hörte kaum, was um mich geschah. Ich hörte das Blut in meinen Ohren rauschen. Nach wenigen Schritten blieb ich vor dem Sarg eines Mädchens stehen. Da drüben haben wir noch eine Mumie einer Frau und die schaut wirklich aus, als ob sie schlafen würde. Also ihre schmerzverzerrten Züge regten mich auf. Glotz mich nicht so an. Ich hätte sie am liebsten geschüttelt. Da kam mir der Gedanke. Ich weiß nicht, woher oder warum. Ich spürte die Knochen im Raum. Ich spürte Adrian. Ich drehte mich nach links. Dort stand er. Wir warfen uns aufgeraute Blicke zu. Dann ging er weiter. Adrian, ich blieb stehen. Mein Herz, meine Füße, meine Hände im niedrigen Raum. Die anderen gingen weiter. Ihr Elendstourist. Über festgestampfte Leichen hinweg. Sie waren mir fremder als die Leichen. In dicke Häute gepackt. Ich war anders. Ich bin ein Stockfisch ohne Kiste. Langsam nahm ich meinen schwarzen Lederrucksack von den Schultern und stellte ihn vor mir ab. Ich schaute mich um. Die anderen sind fort. Alle. Es war still geworden im niedrigen Raum. Der Staub, den die Füße aufgewirbelt hatten, senkte sich langsam wieder ab. Knochenmehl. Alle außer mir waren weitergegangen. Meine Augen suchten nach Adrian. Sie fanden ihn nicht. Für einen Moment wurde alles in mir still. Ich ging auf eine der Knochennischen zu. Mein Blick brannte Löcher hinein. Wie sie da lagen. Ihre Reste. Auch im Tod noch war jeder Knochen anders. Ihr Anblick zündete etwas in mir an. Es kribbelte. Mir wurde heiß. Schwindlig. Dann streckte ich die Hand aus. Meine blasse Hand mit den schwarz lackierten Nägeln. Und griff in den Haufen hinein. Die Hand bekam etwas zu fassen, ein knorpeliges Ende, und griff zu. Dann fuhr die Hand zurück, mechanisch wie ein Kranarm, und mit ihr ein ellenlanger Knochen. Er war warm und leicht wie vulkanisches Gestein. Ich steckte ihn in den Rucksack und ging weiter. Sie haben mich nicht gesehen. Niemand hat mich gesehen. Nicht einmal die Mädchen, die doch sonst immer alles sehen. Der Rucksack auf meinen Schultern wiegt schwer. Du trägst einen Menschen auf dem Rücken. Was, wenn der Knochen im ledernen Rucksack, von einer frischen Haut überzogen, ein neues Leben beginnt? Nach dem Abendessen stand ich bei Adrian im geöffneten Treppenhausfenster. Die ersten Tage des Frühlings. Wir waren allein. Für die Jahreszeit war es sehr warm. Seine dünnen Beine mit den Sneakers dran baumelten vom Fenstersims. Ich stand neben ihm am offenen Fenster. Adrian rauchte. In langen Abständen, zu selten für eine Stadt wie Wien, blendeten uns für Momente die Lichtkegel vorbeifahrender Autos. Ich dachte an den Knochen. Ich hatte ihn für ihn mitgenommen. Du? Ich überlegte, wie ich es ihm sagen sollte. Am liebsten beiläufig. Du, ich habe einen mitgenommen. Ich wollte ihm den Knochen zeigen. Wollte, dass er mich mutig fand. Cool. Du? Doch etwas hielt mich zurück. Adrian. Er drehte eine zweite Zigarette und warf sie mir an die Stirn. Du? Die Zigarette prallte ab und fiel auf den gefliesten Boden. Er lachte. Ich habe einen mitgenommen. Ich hob sie auf und steckte sie an. Ich blies den Rauch in die Abendluft. Dabei entspannte ich mich. Wir rauchten. Jetzt kannst du es ihm sagen, dachte ich und inhalierte noch einmal. Jetzt. Sag's endlich. Jetzt kannst du. Jetzt. Da aber sprang Adrian vom Fenstersims ins Treppenhaus zurück und schnippte den Stummel seiner Zigarette aus dem Fenster. Ich warf meine, halb aufgeraucht, hinterher wie ein Trauerbouquet. Er sagte Ciao. Scheiße. Ich ging auf mein Zimmer zurück. In den nächsten Tagen ließ ich den Rucksack ungeöffnet unterm Bett. Meine Geldbörse und die Zigaretten stopfte ich in die Hosentaschen. Ein Handy hatte ich noch nicht. Welcome to the 90s. Unsere Tage waren voll. Abends fielen wir müde ins Bett. Termine, Museums, Theaterbesuche. Auch ich fiel, doch ich konnte nicht schlafen. Der Knochen lag im Rucksack unterm Bett. Ich spürte ihn durch die Matratze. Der Atem der anderen. Ihr Schnauben und Schnarchen. Ihre Pullover und T-Shirts, ihre Röcke, Strümpfe und Hosen, die sie über die Stuhllehne neben ihren Betten geworfen hatten wie ich. Und doch, etwas war anders. Die Welt um mich herum überzog sich mit einer Haut, die sich um mich legte und alles außerhalb Liegende abstieß. Ich war entzündet. Ein eitriges Piercing. Immer wieder stellte ich mir vor, den Knochen meinen Mitschülern zu zeigen. Ich war kein Außenseiter. Nun mach schon. Da ist doch nichts dabei. Doch die Tage in Wien verstrichen. Und der Knochen blieb im Rucksack unterm Bett. Adrian hatte sich heimlich eine Softgun gekauft und spielte mit den anderen Buben Krieg. Manchmal zielte er auf mich. Aua! Los dies! Lass mich in Ruhe, du Trottel! Ich stellte mich also zu den Mädchen. Ich hörte nur halb, was sie sagten, als U-Boot, und dachte an den Knochen. Nach wenigen Tagen, in denen ich es noch für möglich gehalten hatte, war mir klar, dass ich niemanden in die Geschichte einweihen würde. Niemals. Vor allem fürchtete ich, ein Mitwisser könnte das Schuldgefühl, das mich seit dem Moment quälte, in dem ich in den Knochenhaufen gefasst hatte, noch verstärken. Das hättest du verdient. Am Morgen des letzten Tages, sobald alle nach dem Weckruf ins Bad geeilt waren, um einen Platz unter der Dusche zu ergattern, wascht euch die Haare, zog ich ihn endlich aus dem Sack. Er war kleiner, als ich mich erinnerte. Dick, ein Ende abgebrochen, das andere verknorpelt. Wie eine Astgabel. Ein Oberschenkelknochen bestimmt. Er glänzte nicht, wie ich erwartet hatte. Er war auch nicht kalt oder glatt. Er erinnerte mich an ein Stück wurmstichiges Holz. Er fühlte sich rau an in der Hand. Wie das Zeug gegen die Hornhaut an den Füßen. Eine Kälte ging von ihm aus, die sich auf mich übertrug. Aus einem Grund, den ich bis heute nicht kenne, gab ich dem Knochen den Namen eines irakischen Diktators. Saddam. Als ich in der Ferne Schritte hörte, steckte ich Saddam hastig in den Rucksack zurück und schob ihn wieder unter das Bett. Zu Hause. Wir fuhren nach Tirol zurück und erreichten spät am Abend das Dorf. Müde und hungrig kam ich nach Hause. Doch ehe ich zu meinen Eltern ins hell erleuchtete Wohnzimmer trat, wo sie beim Warten auf mich vor dem Fernseher eingeschlafen waren, schlich ich an ihnen vorbei hinauf in mein Zimmer und begrub den Knochen hastig in der obersten Schublade meiner Kommode unter einem dicken roten Wolltuch, dass ich nie umlegte, weil es juckt. Every day, every day. Die Wochen vergingen, ohne dass ich viel über den Knochen nachdachte. Natürlich fiel er mir hin und wieder ein. Manchmal, in der Nacht, spürte ich seine Anwesenheit im Zimmer. Wie den Gestank aus einer vollgekotzten Ecke. Ich zeigte ihn niemandem, auch meiner besten Freundin nicht. Nie hast du mir diesen Knochen gezeigt. Nie! Nie! Nie deinen anderen Freunden! Alle haben sie ihn gesehen oder nicht gesehen, nur ich nicht. Ich durfte es Adam nicht sehen. Wie ging's da damit? Ja, jetzt im Nachhinein schlecht. Wenn ich das erfahre, schlecht. Die kurzen Momente der Schwere in der Innsbrucker Altstadt, wo es Freiheit gab, Kinos, Clubs und endlich ein paar Leute wie mich. Von der Frau, mit der ich das Zimmer teilte, sah ich am Anfang nur die winzig kleinen Schüchen. Als sie dann am ersten Abend ins Zimmer kam, traf mich fast der Schlag. Ihr brauner Pagenkopf balancierte in schwindelerregender Höhe auf mich zu. Laurence war riesig und zu meinem Glück war sie nett. Über die Wochen wurden wir Freundinnen. Doch traute ich mich nie zu fragen, wie sie es schaffte, nicht umzufallen, wenn ihr der Innsbrucker Föhn um die Ohren blies. Die Sonne bringt es an den Tag. Eines Morgens, kurz nach dem Beginn des dritten Semesters, was ist denn das, Schirrs? Weckte mich ein Anruf meiner Mutter. Sie bat mich, am Wochenende nach Hause zu kommen und mein Zimmer auszuräumen. Auch bei meinen Eltern war die Zeit nicht stehen geblieben. Lisi, du brauchst echt nicht das schönste Zimmer im Haus, wenn du so selten daheim bist. Und so nahm ich wenige Tage später den Zug und fuhr heim. Auf dem Weg vom Bahnhof nach Hause sah ich Adrian. Er fuhr auf mich zu. Auf dem Beifahrersitz eine Frau. Blitzschnell drehte ich mich weg. Er hat mich nicht gesehen. Kurz darauf saß ich bei meiner Mutter in der Küche vor einer Tasse Kaffee. Apfelstrudel, geil. Dann machten wir uns an die Arbeit. Beim Zimmerumrahmen ist mir plötzlich ein rotes Tuch in die Hand gekommen damals. Und ich greife danach, weil ich mir gedacht habe, das ist ja vielleicht sogar mein Tuch. Platsch, was liegt da? Na, hat mich gerast. Na, was ist denn das? Das ist ja gar kein, das ist kein Viechknochen, das ist ein Menschenknochen. Return of the Knochen. Im Jahr 2005 zog ich nach Berlin. Wieder wurde alles anders. Ich legte meine Sprache ab wie einen zerlumpten Mantel. Bis heute Dialektgequatsche. Und warf mich in den fremden Sprachraum. Ich sagte nicht mehr Sackerl, sondern Tüte. Schrippe, Kissen, Sahne, Quark. In meinem Tiroler Zimmer blieb alles beim Alten. Ich besuchte meine Eltern zu Weihnachten, zu Ostern und im Sommer. Der Knochen blieb an seinem Platz. Nur musste ich mir jedes Mal, wenn ich zu Besuch kam, von der Mutter anhören. Du musst endlich was mit dem Knochen machen. Das kann so nicht bleiben. Bitte nur einmal, ich hab zum Antrag. Lisi, jetzt musst endlich was mit dem Knochen machen. Das kann so nicht bleiben. Ich gab jedes Mal ein knappes, du hast recht. Recht hast. Von mir und vergaß die Sache schnell wieder. Du hast mir davon erzählt, dass deine Mama Stress macht. Kann ich eh du sagen, oder soll ich sagen, die Person X? Na, du ist dass, gut. Dass deine Mama Stress macht wegen diesem Knochen. Und ich kann mich, glaube ich, erinnern, eben, dass ich dann schon auch gesagt habe, ja, das ist kein gutes Karma, wenn du den Knochen da bei dir kreuzt. Also das ist fürs Karma eher weniger förderlich, da so einen Knochen von einem Toten mit sich rumzuschleppen und habe das eher auch unterstützt, dass der wieder an seinen Platz kommt. Saddam, der Knochen, blieb wie ein Schatten an mir kleben. Saddam? Ein widerliches Gefühl erfüllte mich jedes Mal, wenn ich ihn hervorholte. Der wird ja immer kleiner. Das Spiel mit der Mutter, ihre sanften Aufforderungen und mein zögerliches Schuldeingeständnis, das jedes Mal aufs Neue in die Verdrängung abglitt, wiederholte sich bei jedem Besuch. Ja, Mama. Und ich hätte wohl ewig so weitergemacht, wenn meine Mutter im Frühsommer 2010 nicht die Taktik geändert hätte. Also ich hab das einfach nicht mehr ausgehalten. Jedes Mal, wenn ich an dem Zimmer vorbeigekommen bin, habe ich mir alle gedacht, jetzt muss was mit dem Knochen geschehen. Eigentlich soll ja so ein Knochen auch sein Grab haben. Irgendwie muss da was sein. Als ich an dem Tag in mein Zimmer kam, lag auf meinem blütenweißen Federbett eine widerliche Überraschung. Also ich hab ihr alle wieder bei jedem Mal, wenn's gekommen ist, gesagt, was hast du denn mit dem Knochen vor? Und sie hat schon gesagt, ja, da muss ich jetzt was tun, aber sie hat's halt auch nicht gewusst. Irgendwann ist mir dann zu bunt geworden. Ich hab den Knochen geschnappt, bevor es gekommen ist, und hab ihn mitten aufs Bett gelegt. Dann haben wir gedacht, jetzt wird sie wohl was tun. Und so war's dann auch. Jetzt war der Knochen im Licht. Jetzt konnte ich ihn nicht mehr verstecken. Ganze Vormittage lang debattierten wir darüber, was jetzt mit ihm zu geschehen hatte. Und meine Mutter hörte auf zu schimpfen und wurde meine Komplizin. Es ist mir gar nicht so arg vorgekommen, dass den Knochen geflattert hat. Weil in einer Weise kann ich das sogar verstehen. Das ist halt einfach eine Dummheit gewesen. Auf der anderen Seite, wenn man genauer nachdenkt, da hat es mich dann schon gruselt, weil da habe ich mir dann gedacht, da liegt jetzt irgendein Mensch und dem fehlt der Knochen. Und sowas gehört sich einfach nicht. Und das ist dann, wenn man da weiterdenkt, da war man nicht mehr so. Da habe ich dann wirklich gedacht, das ist eigentlich übel. Die erste Idee, die uns kam, hatte mit Wasser zu tun. Warum nicht den Knochen in den nächstgelegenen Fluss werfen? Die Fieberbrunner Aare. Der Fluss hatte bestimmt schon Unmengen an Knochen mit sich fortgeschleppt. Einer mehr. Bitte, was ist daran schäbig? Wir warteten die Dunkelheit ab, die sich an diesem Sommertag erst spät einstellte. Dann schlichen wir mit Saddam auf die Brücke neben unserem Haus. Schmeiß ihn rein. Ich griff in meine Tasche. Er tastete den Knochen und zog ihn heraus. Ich warf die Hand, die den Knochen hielt, hoch in die Luft. Dann aber konnte ich nicht loslassen. Jetzt stell dich doch nicht so an. Etwas in mir sträubte sich. Bitte. Ich gab den Knochen meiner Mutter, die nun ihrerseits den Arm in die Höhe warf und ihn im Augenblick vor dem Loslassen kraftlos sinken ließ. Ein Knochen muss bestattet werden, sagte meine Mutter schließlich. Ich steckte ihn in die Tasche zurück. Wir gingen nach Hause. Am nächsten Abend gingen wir mit dem Knochen in der Tasche auf den Friedhof. Meine Urgroßeltern, die 5 Jahre zuvor in trauter Zweisamkeit gestorben waren, würden hoffentlich nichts dagegen haben, wenn sich ein etwas älterer Knochen zu ihnen gesellte. Das tut denen doch nicht mehr weh. Wir hatten eine kleine Gartenhake dabei und den festen Willen, Saddam dort zu verbuddeln. Rest in peace, finally. Wir erreichten den Friedhof in der Abenddämmerung und warteten, bis die letzten Besucher nach Hause gegangen waren. Je länger wir vor dem Grab standen, desto seltsamer wurde es. Vor dem Grab war einmal Sendepause. Ich glaube, die Lisi hat ganz fest nachdenken müssen. Und ja, mir ist jedenfalls vorgekommen, eigentlich geht das gar nicht. Man kann doch unmöglich zu jemandem ins Grab nur jemanden dazulegen. Und wenn es auch nur ein Knochen von dem ist, aber damit ist jetzt sozusagen noch wer da. Und der Gedanke ist mir schier vorgekommen. So passt es nicht. Die Lisi hat nichts gemacht. Und so sind wir eine ganze Weile gestanden und haben uns angeschaut. Dann haben wir umgedreht und sind wieder heimgegangen. Am nächsten Tag haben wir eine Weile noch umeinander überlegt und schließlich hat es den Brief zusammengepickt. Wir wollten haben, dass der Knochen wieder dort hinkommt, wo er hingehört. Return to Sender. Das war der einzige Weg, den Fehler wieder gut zu machen. Um einer Strafe zu entgehen, griff ich zu einem vielerprobten Trick. Im Altpapier stöberte ich nach Zeitungen und Magazinen. Dann schnitt ich die Buchstaben aus und klebte sie zu einem Bekennerbrief zusammen. Sehr geehrter Pater Peter, Dieser Brief stammt von einem Menschen, der die Dinge wieder in Ordnung bringen will. Vor 10 Jahren habe ich auf einer Klassenfahrt nach Wien die Dummheit begangen, einen Knochen aus der Michaela-Gruft mitzunehmen. Heute nun kommt er zurück. Ich hoffe, Sie verzeihen, und der Knochen kommt bald an seinen angestammten Platz zurück. Herzlichst, XXX. Ich verpackte den Knochen in einige Schichten gepolsterter Folie. In Knallfolie. Steckte das alles in eine Box und schrieb darauf die Adresse. Habsburger Gasse 12, 1010, Wien. Dann brachte ich das Paket zur Post. Als ich an diesem Tag nach Hause ging, hatte ich das Gefühl, eine schwere Last fiel von mir ab. Ein Brocken, der 10 Jahre lang auf meinen Schultern gelastet hatte. Mei, bin ich froh, dass der Schmarrn vorbei ist. Robert. Wenige Wochen später saß ich im Zug nach Niederösterreich, als meine Fahrt kurz vor Wien außerplanmäßig gestoppt wurde. Na, sehr schön. Getriebeschaden. Ich entschied, die Nacht in Wien zu verbringen und am nächsten Morgen weiterzufahren. Am Bahnhof ging ich zu einer Telefonzelle, warf einige Münzen in den abgewetzten Schlitz und wählte die Nummer meiner alten Freundin Kathi, die vor Jahren zum Studium nach Wien gekommen war. Hallo? Ja, bitte? An ihrer Stelle meldete sich Robert. Kathis neuer Freund. Den ich bisher nur aus Erzählungen kannte. Er sagte mir, Kathi wäre übers Wochenende verreist. Nichtsdestotrotz könne ich gerne auf der Couch übernachten. Wenig später stand ich vor der Wohnungstür im 5. Bezirk. Ein großgewachsener Mann mit schulterlangem, dunklem Haar und feinen Gesichtszügen öffnete die Tür und bat mich herein. Ich weiß es eigentlich nicht mehr so genau, dann wollte ich das vorher abklären. Okay, aber das ist eigentlich super, wenn du es... Also du bist jetzt Regisseurin, du musst uns ein bisschen führen. Ja, genau. Ich bin ganz nervös, ich bin das nicht gewohnt. Okay, also erstmal den Robert, guten bitte. Schönen guten Abend. Er stellte sich mir als Regiestudent vor, der gerade an seinem Abschlussfilm arbeitete. Überall in der Wohnung stapelten sich Bücherkisten. Er deutete darauf und erzählte, dass die Bücher Requisiten seien, die er für den Film durch das Arbeitszimmer eines jungen, von Albträumen geplagten Studenten wirbeln lassen wollte. Also das muss, wenn da die Bücher in der Wohnung waren, war das... In der Bräuhausgasse. In der Bräuhausgasse, weil das zu der Zeit war, wo der Film drüber. Genau. Und da hast du mich besucht. Magst noch was trinken gehen? Wenig später saßen wir in Roberts Lieblingslokal, dem Little Stage, um eine Kleinigkeit zu essen und ein Bier zu trinken. Wir tranken und redeten. Und tranken. Und redeten. Bis ich mir die Zunge so weit gelöst hatte, es war schon Mitternacht, dass ich von der Geschichte mit dem Knochen zu erzählen begann, die meinen Sommer eingeläutet und so stark geprägt hatte. Na, es ist eine interessante Frage. Was machst du mit einem Knochen, der bei dir zu Hause liegt? Ja, was machst du damit? Ich habe keine Ahnung. Als ich an die Stelle kam, an der ich das Bekennerschreiben aufgesetzt hatte, hörte ich Robert neben mir laut schlucken. Was hast du denn? Ich unterbrach die Geschichte und schaute ihn an. Er aber wedelte ungeduldig mit der Hand und deutete mir, weiterzuerzählen. Also erzählte ich ihm alles, wie es geschehen war. Und erst als ich geendet hatte, bemerkte ich den verwirrten Ausdruck auf seinem Gesicht. Der Wahnsinn, jetzt stell dir vor, wo ich arbeite. Mir stellten sich die Nackenhaare auf. Also eines Tages kommt die Sekretärin und bringt mir die Post und legt ein kleines weißes Paketchen auf meinen Tisch. Ich weiß nicht, ob ein Absender da drauf stand. Ich mache das auf und da liegt, ich glaube, mit einem Brieflein. Legt dort ein Knochen. Ich sage, das ist lustig. Und ich habe gedacht, da steckt eine ganze Story dahinter. Das ist nur die Spitze eines Eisberges. Da steckt ein Mensch dahinter. Und dann habe ich mir gesagt, das löst sich von selbst, das Problem. Und der Knochen blieb in meinem Zimmer. Und ich war die ganze Zeit mit diesem Knochen alleine da. Bis eines Tages dann ein Hinweis kam. Ja, das war die ganze Geschichte mit dem Robert. Einen Monat später, ich war längst wieder in Berlin, erhielt ich eine E-Mail aus Wien. Hallo Lisi, jetzt habe ich also Pater Peter von der Michaelerkirche deine Geschichte erzählt. Und wirklich hat er den Knochen und deinen Brief erhalten und ihn erst vorgestern zurück in die Gruft legen lassen. Er lässt dir ausrichten, dass er sich über die Post sehr gefreut hat und dir gerne, wenn du in Wien bist, die Stelle in der Gruft zeigen möchte, an die der Knochen zurückgelegt wurde. Außerdem freut er sich auf ein Gespräch mit dir. Grüße nach Berlin, Robert. Ich schluckte. Ich wollte kein Gespräch darüber führen, was ich falsch gemacht hatte. Ich war froh, dass der Spuk vorbei war. Ich wollte vergessen und vergaß. Zwei Jahre später kam ich zum Arbeiten nach Wien. Die Stadt empfing mich anders, freundlicher. Nach der Arbeit traf ich alte Freundinnen und Freunde. Auch Kathi rief ich an. Wir gingen zusammen ins Theater. Kaspar Häusermeer. Danach in eine Bar. Irgendwann kam das Gespräch auf die Geschichte mit dem Knochen, in die wir nun alle drei verstrickt waren. Ich, Robert und jetzt auch sie, Kathi, da sie seit kurzem gelegentlich in der Michaelerkirche arbeitet. Als ich ihn in der Kirche darauf angesprochen habe, hat er gesagt, ja, das ist eben eine Freundin von mir und er hat mir das Paket gezeigt und ich habe sofort deine Schrift erkannt und er war eben so sehr auf Begegnung aus. Dann hat sich irgendwie das eine mit dem anderen ergeben und ich habe gesagt, Lisi, wie schaut's aus, hast Zeit für ein Treffen? Du bist gerade ja in Wien, er hat Zeit. Ja, redet's drüber. Vielleicht ist das ja nötig. Also irgendwie hatte ich das Gefühl, da kann man ja noch was dazu erzählen oder dass das so als ganzes Ritual abgeschlossen wird. Also, dass das seinen Platz, dieser Knochen, findet. Du hast ihn weggenommen und du sollst ihn vielleicht auch wieder dorthin legen. Ja, dann hat das so einen Abschluss. Dann ist es rund. Am nächsten Tag, einem Dienstag, ging ich nach der Arbeit im Garten von Schloss Schönbrunn spazieren. Gerade hatte ich mich oben auf der Gloriette auf eine der grünen Bänke mit Blick auf die Stadt gesetzt. Entschuldige, hast du vielleicht eine Zigarette? Da klingelte mein Handy. Cool, danke. Kathis Nummer. Ich erriet sofort, weshalb sie mich anrief. Ohne lange nachzudenken, sagte ich zu. Später am Abend rief ich meine Mutter an. In einem Nebensatz erfuhr ich, Adrian hat vor kurzem geheiratet. Finis. Da kam ein Mitarbeiter zu mir und fragte, ob ich je ein Päckchen mit einem Knochen bekommen habe. Ich sage, selbstverständlich habe ich ein Päckchen mit einem Knochen bekommen. Ich sage, ich möchte aber diese Person mal persönlich kennenlernen. Wer ist diese Person? Warum hat sie mir diesen Knochen geschickt? Und dann sagte dieser Mitarbeiter, ich kenne diese Person. Ich kenne diese. Und die Person weiß, dass ich hier in St. Michael arbeite. Und dann habe ich natürlich direkt gesagt, ich möchte mit dieser Person unbedingt reden. Ich möchte hören, warum sie das gemacht hat. Das Treffen mit Pater Peter in der Michaelerkirche war für 14 Uhr anberaumt. Doch schon am Morgen war mir Angst und Bange. Viel zu früh machte ich mich auf in Richtung Innenstadt. Um mir die Zeit zu verkürzen, wanderte ich im ersten. Er bat mich in sein Büro. Mit klopfendem Herzen, den ganzen Körper angespannt, trat ich durch die Tür. Von weitem schon erkannte ich das Paket, das dort auf dem Schreibtisch lag. Meine eigene verschnörkelte Schrift. Während ich zögerte, nahm der Pater das Paket in die Hand. Das kennen Sie doch. Dieses Paketchen, das Sie mir geschickt haben, das kennen Sie doch. Schauen Sie mal an. Ich nickte verdattert. Jetzt ist die Zeit gekommen, dass wir diesen Knochen wieder an seinen Ursprungsort bringen, dort, wo er immer war. Was soll denn das? Ich hatte doch die Nachricht erhalten, der Knochen wäre längst an seinem angestammten Platz. Ich dachte, ich wäre gekommen, um mich für den Diebstahl zu entschuldigen, nicht um den Knochen zurückzulegen. Aber woher sollen denn wir wissen, von wo du den Knochen genommen hast? Aber ich hatte keinen blassen Schimmer, von wo ich den Knochen genommen hatte. Scheiße. Unverdrossen überreichte mir der Pater das Paket mit dem Knochen darin. Kaum hielt ich es in Händen, fühlte ich aufs Neue diese bleierne Niedergeschlagenheit, die sich über die Jahre in meinem Tiroler Zimmer festgesetzt hatte. Wie kalter Rauch. Wenn wir gleich unten sind, dann nehme ich an, dass du genau weißt, wo du den Knochen hergenommen hast. Was? Ich zögerte. Die sanften Augen des Paters bekamen etwas Ungeduldiges. Mühsam setzte ich mich in Bewegung. Das geöffnete Paket in Händen war ich vor Aufregung taub. Ich folgte ihm aus dem Büro ins Innere des Kirchenraums, hin zu der kleinen Tür auf der linken Seite. Ich kannte sie noch und ich erkannte den Schlüssel. Es war derselbe Schlüssel wie vor 12 Jahren. Derselbe dunkle Schlüssel. Der Pater öffnete sie. Und dieselbe Tür. Ein bekannter Geruch stieg in meine Nase. Er eilte mir voraus durch die Tür und verschwand in der Dunkelheit. Ich folgte ihm, das Päckchen mit Saddam in Händen. 12 years after. Stufe um Stufe stiegen wir in die Gruft hinunter. Was soll das? Will er mich bestrafen? Ein alter Schmerz schnürte mir die Kehle zu. Mit einem dumpfen Geräusch landete mein Fuß auf dem Boden der Gruft, in dieser eisigen, altbekannten Zwischenwelt. Seit meinem letzten Besuch hatte sich einiges geändert. Die Gruft sah viel sauberer aus, renoviert. Und doch beschlich mich ein ähnliches Gefühl wie damals. Die Zeit schien angehalten. Zewischenli. Da traf mein Blick die aufgerissene Sterbefratze eines Mädchens, in das ich schon als Jugendliche geblickt hatte. Das tote Mädchen. Sie liegt noch immer hier. Sie lag in ihrem geöffneten Sarg wie 12 Jahre zuvor. Regungslos. Die Zeit hatte keinerlei Einfluss auf sie. Nicht mehr. Für einen Moment zog es mir die Knochen zusammen. Dann begann ich langsam, Einzelheiten wahrzunehmen. Die Knochen, die Kälte, begonnene, den Staub, halb vollendete Tode, meinen eigenen Körper, 12 Jahre älter, schwarze Löcher anstelle der Augen. Ich ging durch die Katakomben, das Paket mit dem Knochen vor mich hertragend, wie den letzten fehlenden Stein in einem 1000-teiligen Puzzle. Bis aufs Äußerste gespannt, erfüllt von einer feierlichen Stimmung. Meine Augen suchten alles ab. Begonnene, halb vollendete Tode. Dann, plötzlich, sah ich einen Haufen wie in Großaufnahme vor mir. Wie damals lagen dort, aufgestapelt, in einer in die Wand eingelassenen Nische, gebrochene Knochen, aufgehäuft in allen Größen und Formen. Ich sah einen Haufen besonders deutlich vor mir, suchte den Blick des Paters und nickte ihm zu. Ich nahm Saddam aus dem Paket. Er ist mir noch immer vertraut. Dann streckte ich die Hand aus, Saddam, dem Haufen entgegen, behutsam. Um die anderen nicht zu wecken. Die Luft fühlte sich dick an. Vereistes Blut. In dem Moment, als der Knochen den Haufen berührte, gab es ein Geräusch, als würde man die schwarze Kugel beim Billard versenken. In Zeitlupe zog ich meine Hand zurück. Als ich sie wieder nah am Körper hatte, spürte ich ein leichtes Zittern. Endlich. Dann möchten wir uns mit einem kleinen Kreuzchen noch verabschieden von diesem Knochen und von allen Menschen, die mit dem Knochen zu tun haben. Ich blickte auf den Haufen. Obwohl nur wenige Augenblicke vergangen waren, hätte ich schon nicht mehr sagen können, welchen von diesen Knochen ich so lange mit mir herumgeschleppt hatte. Saddam war sofort ununterschieden mit seiner Umgebung verschmolzen. Eingewachsen ins Fleisch der Katakomben. Auch die Knochen in meinem Körper schienen sich neu zu arrangieren. Ohne zu wissen, welcher nun mein Knochen war, verbeugte ich mich vor dem Haufen von hunderten Knochen, die alle gleich waren, auf eine ganz seltsame Weise, einerseits total und andererseits überhaupt nicht, tot. Wir gingen die Stufen zum Ausgang zurück. Etwas von mir blieb unten zurück. Etwas, für das ich keine Verwendung mehr hatte. Ich beeilte mich, nach oben zu kommen, und nahm 2 Stufen auf einmal. Bei jedem Schritt fühlte ich mich leichter. Als wir durch die Tür ins Kirchenschiff traten, überreichte mir der Pater den schweren Schlüssel. Ich drehte mich ein letztes Mal um und schloss ab. Amen.